Du jagst in dem Shit, der Tag ist gekommen. Wir ziehen es heute durch, der Plan ist vollkommen. Schwarze Nike Air, schwarze Hose, schwarze Jacke, schwarze Handschuhe und schwarze Kappe. Schwarzes Bandana vor dem Gesicht, Augen weit auf, Vorsicht ist Pflicht. Schwarze S4, bereit für den Ritt. Auf dem Weg zum Glück ist das der nächste Schritt. Alter, hast du die Knarre? Geladen und entsichert. Was mit der Karre? Haftpflicht versichert. Voll drauf geschissen, lass uns endlich fahren. Merk die Spielothek, das ist unser Plan. Was machst du mit der Kohle? Ich kauf mir ein Haus, was machst du damit? Ich sauf alles aus. Alter, wir sind da, bist du bereit? Nur noch du und ich, wir ficken sie zu zweit. Es gibt keinen Weg zurück, die Tür geht auf. Egal wer uns im Weg steht, geht jetzt drauf. Hey, ihr Morus, bleibt auf euren Plätzen hocken. Sie wollen kein Ärger, nur ihr Geld verzocken. Die Bedienung wird geklatscht, ich schmier ihr eine. Während sie umfällt, schau ich zwischen ihre Beine. Ich hol mir die Scheine, jetzt ist Jackpot Time. Wir machen euch pleite wie die Jackson 5. Pack alles in den Sack, ab geht's zum Wagen. Jeder, der zu nahe kommt, kriegt nen dritten Magen. Während wir einsteigen, am Horizont das Blaulicht. Wir müssen jetzt ins Kochen, denn sonst gibt es keine Aussicht. Shit, Alter, was sollen wir jetzt machen? Was wohl, Alter, ich bin der krasseste Fahrer aus ganz Holland. Chaz, Alter. Okay, Alter, gib Gas, aber lass mich erst zu Ende bauen. Schon wieder auf der Flucht, passt jetzt auf, wie ich eure Bullen Autos bums. S4, Kirisi Power, drück den Knopf. Wir sind ein Monster Truck, unterdrücken 10 Cops. Keine Zeit zu verlieren, ich drück aufs Gas ohne Rücksicht. Das Bullenauto sieht von unserem Audi nur das Rücklicht. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang, sechster Gang. Jetzt fängt's an, schnall dich an. Tempozone 30 ist für uns nur ein Blitz. 270 Sachen, zu schnell für den Blitz. Auf dem Rücksitz, unser Fang des Tages. Vollgas durch jede Kreuzung, scheiß auf Ampelfahrt. Ein Reifen ist geplatzt, die Felge küsst den Beton. Scheiß drauf, weiter Vollspeed, denn wir müssen entkommen. Wir haben keine Kontrolle, denn das Heck bricht aus. Glaub mir, mein Bruder, wir gehen jetzt nicht drauf. Scheiße, du Penner, pass doch auf, wo du hinfährst. Mann, halt's Maul, nimm das Geld und lauf. Wir nehmen die Beine in die Hand, wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie uns erwischen, lassen uns die Wichser krepieren. Doch sie haben keine Chance, denn wir kennen unsere Gegend. Es gibt tausend Schleichwege und wir rennen um unser Leben. Wir trennen unsere Wege, einer links, einer geradeaus. Notfallplan, wir flüchten in das Tiefgaragenhaus. Zu dir für die Bullen und sie geben auf. Abgezockt und abgehängt, so sieht das Leben aus. Alter Kirisi, weißt du, was das Heftigste heute war, Mann? Nee, du? Nee, Scheiße, Alter. Mein Schuhbandel war die ganze Zeit auf. Echt, oder was? Krass, Alter.